Hadith Nummer 106. Ali berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Lügt nicht über mich, denn wer über mich lügt, der geht in das Höllenfeuer.